Der Terror kam zur rechten Zeit, die Gesetze waren längst parat. Statt Freiheit ist jetzt Sicherheit im Überwachungsstaat. Und aus dir kleinen Spekulanten wird ein Terrorist gemacht. Dein Geheimzug nach dem Delta, der geht schon heute nach. Kein Hahn wird mehr nachgekriegt, du verschwindest einfach so. Doch keine Angst, wir werden uns wiedersehen. Guantanamo, Guantanamo, in Guantanamo, in Guantanamo. Und die Welt hält auf das Bau, wo sind die Friedensdemonstranten, die früher für jeden Scheiß auf die Straße rannten. Zivil Courage, Fehlanzeige, keiner mehr, ein Herz im Leib. Sagt nicht, man hätte euch nicht gewarnt, überall ist Abundrein. Die Menschenrechtserklärung liegt zerrissen auf dem Klo. Die brauchst du ja jetzt auch nicht mehr. In Guantanamo, Guantanamo, in Guantanamo, in Guantanamo. Richtig los, neue Technik eingeführt. Überwachung lückenlos, Supertunnel aufgespürt. Sauberbock in Sicherheit, der Abfall wird geprobt. Die Truppen stehen schon bereit, von das Prekariat gezogen. Dann hockst du in deiner Zelle wie ein Tier im Zoo. Willkommen, schöne neue Welt, willkommen in Guantanamo.